Die Autowaschanlage ist heute geschlossen. Ich sehe nur von weitem aus Möwen, die sich auf dem Parkplatz versammelt haben. Wir sind nicht mehr in Bern, hier kennt uns überhaupt niemand mehr. Alle unsere Freunde, die morgen wieder arbeiten, in einem Kaffeehaus oder in einer Kanzlei oder in einem Radiostudio, die werden nächste Woche alle tot sein. Mein Dichter, mein Hochstapler, lieber bin ich dumm als brillant wie du. Lieber bin ich glücklich als weinen wie du, mein dilettantischer Schwernöter. Du sitzt auf deinem Stuhl, als verhandelst du mit Kleinkriminellen, verteilst Küsse, als würdest du auf Holzkohlen gehen. Wenn du mich dann hochhebst und ich versuche zu fliegen, den Mond holen will und die Sterne stehlen und auf dem intergalaktischen Schwarzmarkt verkaufe, siehst du aus wie ein Kind und ich wie eine Erwachsene. Die Autowaschanlage ist heute geschlossen. Ich sehe nur von weitem aus Möwen, die sich auf dem Parkplatz versammelt haben. Wir können uns in einem leeren Kino verstecken, mit meinem Schwager, der durch den Saal ruft: Wenn das Popcorn etwas mehr Salz daran hätte, würde ich vielleicht wiederkommen. Gelächter von der Frau an der Kasse von La Vie Claire, mit dem hellblauen Haarband und dem silbernen Nasenring. Gelächter von dem Pizzabäcker, der seit Jahrzehnten Pizza mit Emmentaler Käse für Touristen bäckt. Gelächter von dem grauen Ehepaar, das auf dem Weg zum Aussichtspunkt vom Weg abkommt und verhungert. Das könnten wir zwei sein, wenn wir nur einmal so mutig wären.